an Schroffen, Felsenwänden blüht die Blume seltener Art, der Kanzler unseres Volkes seinen Eigungsstil bewahrt. Eine Königin der Alpen ist es, die sein Herz liebt heiß. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Ziehe Lied durch alle Gauen, pflanz es fort von Mund zu Mund. Trag ein Stück der deutschen Seele um das ganze Erdenrund. Künde es in fernsten Landen zu des Führers Lob und Preis. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Adolf Hitlers Lieblingsblume.